Die Lieder des Abends aus Die frühen Kränze von Stefan Zweig, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Lieder des Abends. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Keats. Die Dinge, die die Abende erzählen, die sind so seltsam süß und wunderbar, weil sich in ihnen Wunsch und Wort vermählen und küssen wie ein Schwesternlippenpaar. In ihnen schläft der Schmelz der Violinen und träumt ein Trost, der nicht dem Tag entstammt. Und sorglos nimmst du Süßigkeit von ihnen, gleich einer Rose, die am Wege flammt. Wohl müssen die Lieder im Abend sein und dort meines Weges warten, denn geh ich in seine Arme hinein, so tönt mein Herz ganz glockenrein und klingt wie der Wind durch den Garten. Ist dies der Abend, der also singt und den meine Lieder erlauschen? Ist's Mondglanz, das süß und silber beschwingt, in die perlenden Kelche der Blüten sinkt? Ist's der Wälder traumraunendes Rauschen? Ich weiß nur, ein lockender Wille drängt mich hin in die Abendgelände, und wie das Herz dort sinnt und denkt, fühlt es oft wundersam beschenkt eines Liedes aufpochende Hände. Und fühlt, der Abend ist reich und rein und voll von rauschenden Gnaden. Was wir uns ersingen, war alles sein und unser Wandern ein Weg allein auf seinen ferndunkelnden Pfaden. Ende von Die Lieder des Abends.